jeden Mittwoch zwischen 23 und 0 Uhr kommt im Bermuda-Funk die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier Bobo Radio. Verantwortlicher für die Sendung ist Rüdiger Himmelsberger. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 8. Juni ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Neben mir sitzt der wunderbare Andreas aus Bonn. Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich bin der Andreas, ich bin vom Kulturförderverein Nordstadt e.V. in Bonn. Und wir betreiben das Kult 41. Das ist das einzige unabhängige Kulturzentrum in Bonn. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ja, da habe ich aber auf der Webseite stand noch was von Fabrik 45 oder sowas. Was sind das? Ach so, ja gut. Fabrik 45, das ist jetzt bei uns zwei Häuser weiter, wenn man so will. Zwischen uns liegt eine Moschee und die Fabrik 45, okay, gut. Die machen aber vor allem Ausstellungen und irgendwie musikalisch eher ruhige Sachen. Und was sie auch gar nicht haben, was wir halt haben, sind 3 Proberäume und 4 Ateliers, die also zusätzlich zu den Veranstaltungsräumen es noch gibt. Und den wunderbaren Raucherbus im Hof. Genau, den auch. Und den haben die da auch nicht. Ja. Dafür haben die einen schönen Innenhof, wo man dann rauchen gehen kann und keinen stört. Ja, euch gibt es schon seit 20 Jahren, ne? Ja, so. Das ist sehr, etwas kompliziert. Also wir hätten im letzten Jahr schon 20-jähriges Jubiläum feiern können, denn da hat sich der Verein gegründet. Vor 20 Jahren in diesem Jahr hatten wir die erste Veranstaltung im Kult 41, was damals aber noch nicht Kult 41 war, sondern eher so eine Ruine. Naja, nicht ganz Ruine, aber eine ehemalige Möbelfabrik, die seit über 10 Jahren leer stand. Und nächstes Jahr können wir dann nochmal 20 Jahre feiern, weil dann wirklich vor 20 Jahren auch der Mietvertrag mit der Stadt damals unterschrieben worden ist, weil wir sind da zur Miete. Mhm. Und dann können wir 2019, wenn ich mich nicht ganz irre, nochmal 20-jähriges Jubiläum feiern, weil dann ist der Betrieb wirklich regulär aufgenommen worden. Ah, ja. Ja, das passt ja ganz gut zu der letzten Sendung. Da war ja der Gerd da und der hat die Ballonfabrik in Augsburg vorgestellt. Und es ist ja ein ähnlicher Laden wie eurer. Also das ist auch ein Verein, wo die Mitglieder ehrenamtlich sich da drin betätigen und genau halt so Kultur betreiben. Ne? Sprich zum Beispiel auch Punkkonzerte machen. Ja, also wir haben auch, also bei uns arbeiten alle ehrenamtlich, bis auf 2, wie es heute so schön politisch korrekt heißt, Reinigungskräfte. Mhm. Aber ansonsten arbeiten alle ehrenamtlich. Das ist natürlich eine ganze Menge unterschiedliche Arbeiten. Einerseits haben wir ungefähr 40 Leute, die Konzerte machen dürfen. Die müssen dafür eine sogenannte Chefausbildung machen. Mhm. Und ansonsten haben wir ungefähr, ich glaube beim letzten Stand waren es 160 Mitglieder oder so. Wobei man sagen muss, die wirklich aktiv sind, das sind dann doch immer so dieselben, sage ich mal grob geschätzt, 30 selben Leute. Also die üblichen Verdächtigen hinter der Theke. Genau, hinter der Theke. Ja. Aber es gehört halt noch, also es gehört noch eine ganze Menge andere Sachen dazu, weil wir haben halt auch viel Verwaltungsaufwand. Ne? Ja. Wir haben einen Vorstand, der sich eigentlich um die ganze Verwaltung kümmern muss. Was ja nicht so besonders sexy ist, ne? Und du bist ja im Vorstand. Ja, ja, ich bin sogar Vorsitzender. Erster Vorsitzender, wie es ja auf der Webseite auch, wie ich es da gelesen habe. Ja, ja, es klingt natürlich erstmal ziemlich spießig. Das stimmt schon. Ja, das muss man aber machen, wenn man einen Verein, dass man als gemeinnützige Verein, seid ihr ja, ne? Ja, ja, genau. Dass ihr man könnt dann uns halt also auch Geld spenden. Ja, und absetzen, ja. Und auch das Ganze ist dann auch ja steuerfrei oder also bei euch wir oder könnten, was? Nein, nein, ja. Aber wir könnten auf jeden Fall, wir können immer so Spendenquittungen ausstellen und sowas, weil wir halt eben gemeinnütziger Verein sind, weil unser Vereinsziel ist halt Förderung der Kultur in der Bonner Nordstadt. Und dementsprechend ist der Laden auch da. Ja, und wie gesagt, wir sind ein Verein. Am Anfang dachte ich auch, ja, das ist ja ganz toll, weil ich komme halt auch eher vom Punkrock her. Und wenn man dann das Wort Verein hört, dann denkt man sich erstmal Kaninchenzüchter oder so. Mhm. Aber es ist von der, sag ich mal, von der Struktur, so wie wir es jetzt haben, auf jeden Fall einfacher. Weil wir haben dann gegenüber den Leuten, die das gern haben, ganz vernünftige Ansprechpartner. Und es gibt eigentlich... Alle möglichen autonomen Zentren in Deutschland sind irgendwo, steckt ein Verein dahinter, ne? Also ich kenne das aus dem Jutz Mannheim, was ja auch ein selbstverwaltetes Jugendzentrum ist, da gibt es dann einen Förderverein, der im Hintergrund steht und das dann sozusagen abwiegelt so zwischen Stadt und Plenum. Also ja, das ist ja zum Beispiel sowas, wir haben ja gar kein Plenum. Ja. Also ich glaube, wir sind da von der Struktur her schon anders als die meisten. Weil wir haben zwar den Verein, aber innerhalb des Vereins gibt es halt diesen sogenannten Chef oder Chefin. Mhm. Das sind bei uns im Moment ungefähr 40 Leute, die haben ein bisschen Erfahrung gesammelt bei Veranstaltungen und so weiter. Die kriegen dann auch noch eine theoretische Ausbildung von einem Nachmittag und müssen dann irgendwie so ein paar Veranstaltungen nochmal mehr oder weniger schon selbstständig machen. Und ab dem Zeitpunkt, wenn die dann sozusagen vom Vorstand als Chef anerkannt sind, können sie dann alles machen, was sie wollen. Also sehr praktikabel, also alles praktisch gesehen. Also wir haben zum Beispiel anders als, ich kenne auch ein paar andere. Pragmatisch meine ich, pragmatisch, nicht praktikabel. Wir haben halt anders als bei anderen, wir haben zum Beispiel keine so eine Konzertgruppe oder sowas. Ne? Wir haben eine E-Mail-Adresse, an die kann man sich wenden, wenn man im Kult 41 spielen will. Das ist dann ein Verteiler, der geht an die 40 Leute, die Konzerte veranstalten dürfen. Und wenn sich einer dafür interessiert, dann schreibt er zurück und sagt, ja, lass uns das machen. Mhm. Und wir haben einen Online-Kalender, wo man dann nachschauen kann, ob man an dem Tag noch eine Veranstaltung machen kann oder ob schon jemand anders da ist, der halt vorher schon was eingetragen hat und was anderes macht. Und dann hat man also den offiziellen auf der Webseite, den Kalender oder was? Der endet dann letztendlich in dem offiziellen Programmkalender. Ja. Aber normalerweise, also im Vorfeld ist es halt so, dass man sich erstmal meldet und wir haben dann noch so einen internen Kalender, wo die Leute dann eben ihre Veranstaltung eintragen können. Und dann müssen sich dementsprechend auch darum kümmern, dass sie Personal haben und so weiter. Und das ist doch mal eine wichtige Information für Bands, die mal eine E-Mail geschrieben haben ans Kult 41 und dann nie mehr wieder eine Antwort kam. Ja, das Problem haben wir auch häufiger. Obwohl wir eigentlich, also wir haben das ja alles ganz toll gemacht und gut organisiert. Also wir haben eigentlich sogar dann so einen Text, wo dann drin steht und seid nicht traurig, wenn sich keiner meldet, so ungefähr, weil bei uns gibt es nur positive Resonanz sozusagen, weil Autoremailer oder was? Nee, das ist dann ja eben der Witz. Bei uns gibt es nur Antworten, wenn wirklich sich jemand dafür interessiert. Mhm. Weil dadurch, dass wir so dezentral sind, ist das Problem einfach, dass wenn wir, wer soll dann antworten und sagen, nee, das gefällt mir nicht. Ja, klar. Oder es interessiert mich nicht. Ja, ne? Ja. Das geht halt einfach nicht. Ja, klar. Ich kann ja nicht für die 40 anderen dann sprechen. Ja. Und es gibt so ein paar Leute, die haben sich dann irgendwie das nicht genau durchgelesen, sondern haben einfach nur die E-Mail-Adresse gesehen und gesehen, jetzt schreibe ich ganz schnell da dran und nicht die ganzen Bedingungen oder was auch immer da, was da steht an Erklärungen, wie es laufen soll. Und ja, dann... angenommen, ich hätte jetzt eine Band und würde jetzt gerne in Bonn spielen, ne? Und da gibt es ja nicht so viele Auftrittsmöglichkeiten. Da gibt es das Bla, glaube ich, ne? Und dann noch irgendwie noch das Limes. Ja, würde ich auch sagen. Ansonsten gibt es natürlich noch größere Läden. Ja, aber wenn die jetzt... Die Harmonie oder red so. Man jetzt mal von, red man mal aber von einer Punkband, ne? Ja, da hat sich's damit eigentlich auch schon erledigt. Ja. Und das Kult 41. Kult 41, Bla... Ja. Limes. Ja, ja. Mehr war da auch nicht. Und ja, ich muss natürlich immer diese Werbeträume rühren heute. Ja. Ich kann dazu nur sagen, also ich wäre froh gewesen, wenn es so einen Laden bei uns in Bonn schon früher gegeben hätte. Weil es gibt ja nicht umsonst den schönen, die schönen Witze über Bonn, ne? So, was heißt Bonn? Damals, als es noch Regierungssitz war, Bundeshauptstadt ohne nennenswertes Nachtleben. Aha. Oder diesen schönen Witz, der offensichtlich, glaube ich, vor allem aus Köln kommt. Wie ist die Ähnlichkeit zwischen Bonn und dem Kölner Zentralfriedhof? Bonn ist doppelt so groß und doppelt so tot. Aha. Und dem versuchen wir natürlich ein bisschen entgegenzuwirken. Ja. Ja, leider hat sich euer Umfeld, also da, wo ihr euer Domizil vor 20 Jahren errichtet habt, hat sich ja auch gewandelt. Und das sind jetzt aus lauter Wohnungen, ne? Ja, das nebenan. Ist ja alles so Neubau. Ja, nebenan war vorher ein Parkplatz. Mhm. Da ist jetzt komplett ein neues Haus gebaut worden mit, ich weiß auch nicht genau, wie viele Wohnungen. Aber das läuft jetzt schon über ein halbes Jahr und bis jetzt hat sich von denen noch keiner beschwert. Also das ist gar kein Problem. Und auf der anderen Seite haben wir sowieso noch Leute, wir haben ja wir sind in dem Hinterhaus, in der ehemaligen Möbelfabrik und im Vorderhaus ist halt, sind Wohnungen. Ja. Und also gut, wir haben natürlich auch das Problem, wir müssen 10 Uhr Feierabend machen, was laute Musik angeht, also was Konzerte angeht. Aber wir haben schon lange keine Probleme mehr mit den Nachbarn gehabt. Also die haben sich entweder dran gewöhnt oder sind einfach zufrieden, so wie es ist, dass sie auch irgendwo wohnen. Wo man im Zweifelsfall auch abends noch mal kurz um die Ecke gehen kann und sich irgendwas Tolles anschauen kann. Ja, toi, toi, toi, dass es so weiter bleibt. Ne? Ja, weil da reicht ja ein Anruf von einem Anwohner und dann ist... Ja gut, dazu können wir eigentlich sagen, dass wir im Moment ein ganz gutes Standing bei der Stadt haben. Mhm. Weil wir machen unabhängige Kultur und kosten die Stadt keinen Pfennig. Und das ist, ihr kriegt keine Unterstützung? Nein, wir zahlen sogar Miete an die Stadt. Ja, aber also irgendeine Unterstützung, irgendeine Kultur... Wir haben am Anfang mal so eine wie sagt man so... Gibt es immer so einen Topf, wo man so ab bisschen... Nö, kriegen wir aber nicht. Ist eigentlich auch ganz okay so, weil ich war mal vor einem Jahr ungefähr bei so einer Sitzung des Kulturausschusses des Bonner Stadtrates und da ging es dann darum, da wurden alle unabhängigen Kulturschaffenden eingeladen. Mhm. Und ich glaube, die Stadt hatte sich das damals so vorgestellt, wir laden jetzt alle ein und sagen, ihr könnt jetzt untereinander diskutieren, wer bei wem jetzt die Mittel gekürzt werden. Und die hatten, glaube ich, so ein bisschen die Hoffnung, die kratzen sich dann alle die Augen aus gegenseitig, die Leute. Aber das ist gar nicht so gelaufen. Das Gute für... Ja, weil ihr gar keine Mittel hattet. Aber... Wie will man was kürzen, was nicht da ist, ne? Aber ich konnte ganz ruhig dahin gehen so und mir das alles anschauen und sagen, uns können sie sowieso nichts kürzen, also ist uns das egal. Und im Gegenteil, wir zahlen ja sogar noch Miete für das Haus oder für den Gebäudeteil, in dem wir sind. Ja. Ne, ja, und GEMA müsst ihr wahrscheinlich auch bezahlen, oder? Ja, darf klar, man das hier GEMA, nicht so laut sagen? Doch, klar. Ja? Wir sind da ganz offiziell in allem, weil also GEMA ist jetzt nicht unbedingt das Thema, wo ich so sagen würde, da verdienen ja auch die Künstler, die bei uns vorbeikommen, was dran. Quatsch. Ja. Aber zum Beispiel, wir haben auch ganz viele Musiklehrer oder so bei uns in den Proberäumen und die finden es zum Beispiel gut, wenn man Künstlersozialkasse bezahlt, ne? Weil die ja selber von der Künstlersozialkasse Geld beziehen. Wie wenn du wenn du jetzt Konzerte machst, dann zahlst du auch GEMA-Gebühr, aber du zahlst nichts an die Künstlersozialkasse, doch, oder? Doch, klar. Wie, auch noch? 7%. Vom Eintritt gehen an die Künstlersozialkasse. Okay, da gehen dann, sagen wir mal, Konzert, 100 Leute, ne? Dann zahlst du GEMA-Gebühr, wie viel? Kann ich nicht genau sagen. Sagen wir mal 100 Euro, oder? Weniger. Wir haben nämlich einen GEMA-Beauftragten bei uns im Verein, also das ist einer, der das ehrenamtlich macht. Der sich nur damit beschäftigt, die GEMA-Listen zu kontrollieren und an die GEMA zu schicken und mit denen zu kommunizieren und so weiter. Und die sind, wir sind, weil wir ein gemeinnütziger Verein sind, haben wir da irgendwie einen günstigeren Tarif. Ich kann dir gar nicht so sagen, wie viel das ist. Es liegt auch immer daran, wie viel Eintritt man verlangt. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Aber also ich weiß, dass es am Anfang war es so, da musste ich so damit rechnen, bei dem Eintritt, sagen wir mal, von 5 Euro mussten erstmal, keine Ahnung, 5 bis 10 Leute kommen, damit wir die GEMA bezahlen konnten. Mhm. Und dann sozusagen konnte man erst anfangen, die Band und ja, wir haben dann natürlich auch noch Unkosten, ne? Weil gerade bei Konzerten. Ja, und ein Bier verdient er ja auch nicht so viel. Das verkauft er ja auch irgendwie. Für viel? Doch, daran 2 Euro davon oder was? Leben wir. Ja, aber es kostet 2 Euro die Flasche. Ja, genau. Ist ja ein korrekter Preis. Ne? Ja, ja, nee. Also wir haben mal vor 5 Jahren die Preise von 1,50 auf 2 Euro erhöht. Und da waren dann gerade beim Kneipenabend sind dann viele Leute nicht mehr gekommen. Ja. Aber da warten wir dann auch irgendwann, haben wir da so die Einstellung entwickelt und naja, dann sollen die halt zu Hause bleiben und oder sich ihr Bier am Kiosk kaufen und dann da irgendwo saufen. Und wenn die nur da zu uns kommen, um sich die Hucke voll zu saufen, dann sind sie auch ein bisschen falsch. Ja, ja klar. Ja, sonst. Ja, das ist halt zum Beispiel. Wir haben einmal donnerstags haben wir immer Kneipenabend, das nennt sich Tumult 61. Ursprünglich mal nannte sich das mal Saufen für den Verein, weil da geht es halt einfach darum, Getränkeeinnahmen zu kreieren, weil nämlich wir leben halt schon von den Getränkeverkäufen eigentlich. Ne, ich meine, wir haben das Gute, wir haben halt keine Personalkosten. Müsst ihr Ausschanklizenz bezahlen, weil ihr habt ja keine Zapfhahn da, ne? Nee, wir verkaufen ja nur in Flaschen. Wir verkaufen ja nichts Offenes. Wir dürfen ja zum Beispiel auch nur in Plastikbechern verkaufen und so. Ne? Wir dürfen kein Glas nehmen. Aha. Das finden die Weintrinker manchmal nicht so prickelnd, aber das ist dann halt einfach so. Ja. Ach, das hat auch was mit Ausschanklizenz zu tun. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt etwas überfragt. Ob das jetzt Plastik oder Glas ist? Ich glaube, weil das Plastik, das Glas, das musst du ja wieder spülen und dafür musst du dann irgendwie. Ach so dann muss das alles wieder hygienemäßig. Ja, ja, genau. Ja. Und bei Plastik, das ist ja einfach, das schmeißt dann weg und gut ist. Ja. Also Donnerstag ist immer Kneipenabend. Genau, Donnerstag ist immer Kneipenabend und was haben wir sonst noch an festen Tagen? Einmal im Monat haben wir eine Refugees Welcome Café. Wie sieht das aus? Was passiert da? Das ist im Prinzip gedacht als Café, wo sich Flüchtlinge mit Leuten, die sie unterstützen wollen, irgendwie koordinieren können, absprechen können. Und, ist der gut besucht? Ich bin selten da, muss ich dazu sagen, weil ich mit der Organisation gar nichts zu tun habe. Aber die letzten Male, wo ich zum Beispiel geprobt habe und dann da hochgegangen bin, da habe ich schon gesehen, da war schon eine ganze Menge los. Und da waren auch viele Leute, auch gerade eben nicht nur Leute, die für Flüchtlinge was machen wollen, sondern auch viele Flüchtlinge, die da hinkommen und dann da ihren Spaß haben auch einfach. Ne? Mhm. Also was weiß ich, die spielen dann auch irgendwelche Musik von zu Hause, sage ich mal, und tanzen da und so. Und das war eigentlich immer, in letzter Zeit fand ich es immer ganz nett. Ja, cool. Ja, du spielst eine Band, hast du gerade verraten, ne? Ja, genau. Ich spiele zurzeit bei Dr. Ranzig. Ja. Und dann, ich habe da halt meinen Proberaum. Also so bin ich auch überhaupt in den Verein reingekommen mit meiner Band. Wie lange bist du schon in dem Verein drin, wenn du schon erster Vorsitzender bist? Das ist ein sehr langer Weg gewesen. Ja. Nee, ich bin, habe da angefangen zu spielen 99. Mhm. Also vor 17 Jahren. Mit dieser Band oder mit einer anderen? Im Prinzip mit dieser Band, aber es hat dann da auch immer, sagen wir mal, personelle Veränderungen gegeben. Vor allem die Schlagzeuger, das ist so unser neuralgischer Punkt. Ja. Unser erster Schlagzeuger ist leider viel zu früh verstorben und seitdem haben wir da andauernd irgendwelche Leute, die dann irgendwie immer mal wieder dann Lust haben und dann auch wieder nicht. Und jetzt haben wir jetzt inzwischen den dritten in den letzten 4 Jahren oder so. Ja, spielen wir doch mal was von Dr. Ranzig, oder? Ja, spielen wir mal hier Mügeln. Mügeln. Warum kenne ich das Lied? War schon jemand in der Sendung, der bei dir in der Band spielt vielleicht? Nein, das glaube ich nicht. Das kannst du höchstens kennen von dem Beethovens. Ja, aber bei mir waren mal 2 Leute aus Bonn hier, ne? Der eine spielt auch in der Band in mehreren Projekten. Mir fällt der Name nicht mehr ein, ist schon sehr lange her, 4 Jahre her oder so. Und noch der Typ, der den Film dreht. diesen Horrorfilm. Ach, der Moritz. Ja. Ja, den kenne ich aber auch. Also ich meine, es ist ja nicht so, auch wenn wir hier in Köln sind und ja. Bonn deutlich kleiner ist, ist ja nicht unbedingt so, dass du jeden kennst, der in Bonn wohnt. Aber also den Moritz kenne ich und ansonsten wüsste ich jetzt nicht genau, wer das sein soll. Mir fällt es nicht ein. Egal. Dr. Ranzig. Ranzig aus Bonn. Und hier sitzt der Andreas vom Kult 41. Ja, das einzige autonome, alternative Kulturzentrum. Alternative, ja, würde ich auch eher sagen. Also, autonom klingt so militant. Nee, das sind wir nicht unbedingt. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass, wenn ich mir so die meisten Leute anschaue, die da was machen, wir doch, sagen wir mal, auch über so einen normalen AJZ-Durchschnitt oder so schon drüber sind, weil wir sind schlicht und ergreifend kein Jugendzentrum. Ne? Also, ja. Ich würde mal sagen, ich bin mit 49, fast 49 so der Jüngste. Guter Durchschnitt, sagen wir mal so. Ja. Also wir hatten in letzter Zeit auch viele jüngere Leute, die neu dazugekommen sind, aber also die längerfristig da aktiv sind, da sind die meisten schon etwas älter. Ja, das liegt daran, dass wir eigentlich auch eher aus so einem, ja, wie soll man sagen, so einem Kunstverein heraus entstanden sind. Ne? Also am Anfang waren halt noch deutlich mehr, ja, vor allem Galerie, vor allem Ausstellungen mhm. und ansonsten vor allem auch, ja, also wir haben angefangen, was weiß ich, mit, sagen wir mal, 50 Veranstaltungen im Jahr und letztes Jahr hatten wir 230. Aber davon sage ich mal, nicht die meisten sind nicht Punkrock-Konzerte, ne? Sondern wir haben ganz viel Theater seit neuestem, ja. seit wir da jemanden haben, der das sehr viel macht. Wir haben kurzfristig mal einen Poetry Slam gehabt, der jetzt wahrscheinlich wieder eingeschlafen ist, dadurch, dass derjenige, der die Veranstaltung organisiert mhm. hat, eben nicht mehr macht. Und das ist halt sowieso die Sache. Also wir versuchen möglichst viel Kontinuität reinzukriegen, aber letztendlich leben wir ja immer davon, dass die Leute was machen, wozu sie Lust drauf haben. Und wenn die Leute keine Lust mehr haben, da was zu machen, dann muss natürlich erstmal andere Leute haben, die stattdessen was machen. Ja, ich habe da auch die Bilder gesehen, ne? War ich ja auf dem Konzert, habe ich gesehen, da hinten raus, so, da habt ihr ja so eine Galerie noch. Ja, ja, genau. Ja, so, also zwei große Räume und es sah schon cool aus, was da rumhing. Ja, ja, also das ist zum Beispiel auch eine der, also die Veranstaltung, das läuft ein bisschen anders. Wir haben für die Galerie, also um das mal praktisch zu erzählen, wir haben einen großen Veranstaltungsraum mit Bühne. Mit riesen Bühne, also die ist sehr hoch. Ja, sehr hoch. Genau. Ja. Die meisten Leute, die reinkommen und noch nie da waren, die gucken, oh, das ist aber hoch. Ist aber auch sehr praktisch, weil dann auch die Leute, die ein bisschen weiter hinten stehen, weil letztendlich wird es teilweise sehr schmal, die können dann trotzdem noch was sehen. Wie viele Leute sind da schon runtergeflogen von der Bühne mit Verletzungen? Bis jetzt noch keiner. Ne? Ne. Ja, ist ja auch nicht unbedingt die Bühne, wo man erstmal draufklettert, um Stage-Diving zu machen. Ja. Da kommst du ja gar nicht hoch. Ja. Nee, und also wir haben halt zum Beispiel dann dahinter, also vorne ist ein großer Veranstaltungsraum und hinten haben wir halt noch zwei Räume, das ist die Galerie. Mhm. Und für die Galerie haben wir eine Galeriegruppe, die hat sich dann irgendwann so gegründet und die wickeln halt praktisch den ganzen Galeriebetrieb ab. Und die Galerie ist meistens eben auch nur geöffnet, entweder wenn eine Vernissage ist oder so, oder die extra eine Veranstaltung von der Galerie her machen, aber meistens ist die Galerie nur geöffnet, während andere Veranstaltungen vorne im Veranstaltungsraum sind, dass dann also die Leute auch noch hinten sich die Bilder angucken können oder was auch immer da gerade dann so läuft. Ja, oder veganes Essen gab es da irgendwie so, ne? So. Ja, genau. Kuchen, also das ist zum Beispiel auch so eine regelmäßige Veranstaltung, die wir jetzt seit... Na, ich würde mal sagen, so gut anderthalb Jahren haben ungefähr. Das ist halt eine Küfa, Küche für alle. Mhm. Da ist dann einmal im Monat, veganes Essen gibt es dann da. Mhm. Das wird dann selbst gekocht und dann da an dem Tag eigentlich immer nur warm gemacht. Vorbereiten muss man halt viel. Ja, und wie seid ihr eigentlich an diesen fantastischen Bus in dem Hinterhof gekommen, der mich jedes Mal wieder aufs Neue flasht? Das hatte erstmal ganz praktische Gründe, weil nämlich mit dem neuen Rauchergesetz in Nordrhein-Westfalen vor ein paar Jahren... Ach, seitdem habt ihr den Bus erst? Seitdem haben wir den Bus erst, genau. Weil vorher konnte man ja drinnen rauchen. Ja. Das ging dann eben irgendwann nicht mehr. Und dann hatten wir natürlich das Problem, dass wenn die Leute im Hof stehen, ne, also drumherum sind halt Wohnhäuser in dem Hinterhof, hatten wir einfach das Problem, dass ab 10 Uhr dann doch schon mal Nachbarn sich beschwert haben. Und dann hatte irgendjemand, ich weiß gar nicht genau, wie wir da dran gekommen sind, aber irgendjemand kannte irgendjemand. Und der hat uns dann diesen Bus verkauft und den haben wir dann da reinschleppen lassen. Da habt ihr aber vorher mal den Zollstock ausgepackt, oder? Im Nachhinein ist der auch gar nicht um die Ecke gegangen, sondern man musste dann noch einen Kran holen, dass der hinten sozusagen Arsch hoch und dann rumgedrückt. Ja. Und das einzige Problem ist, wenn wir den irgendwann mal rausmachen müssen, dann haben wir ein Problem. Wir müssen dann halt auseinanderflexen. Ja, ja, wahrscheinlich. Darauf wird es dann hinauslaufen. Ja. Also ihr habt den da wirklich irgendwie so mit dem Kran noch hinten reingekriegt. Ja, dazu muss man sagen, das war noch Kosten ohne Ende, oder? Die Straße vorm Kult, die ist halt ziemlich schmal. Ja, das direkt war daneben ist eine Brücke, das heißt, da hat man eine hohe Betonmauer. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das damals die mit den Einfahrt Kosten ist war. Ja jetzt auch nicht besonders breit. Ja, aber der hat ja noch da durchgepasst. Ja, anscheinend, ne? Ja. So wie es aussieht. Nee, also das ging halt alles nochmal ganz gut. Das Problem ist natürlich, dass jetzt seitdem dieses neue Mietshaus nebenan steht, da war vorher nur so ein Zaun. Und den haben wir, glaube ich, dann damals auch noch so ein bisschen weggemacht, damit der Bus überhaupt um die Ecke kam. Ach, die haben das Haus um den Bus gebaut? Nein, aber die Einfahrt ist schmaler geworden durch das Haus nebenan. Ja. Und insofern, heutzutage würden wir den wahrscheinlich gar nicht mehr reinkriegen. Aber es ist natürlich ganz gut, einerseits, weil wir dadurch die Leute dann ab 10 Uhr, kann man denen immer sagen, ja, entweder ihr geht jetzt rein ins Haus selber oder ihr müsst in den Bus gehen, wenn ihr rauchen wollt. Ja. Ja, das ist letztendlich natürlich auch der Zweck da drin. Aber wir hatten häufiger auch schon Veranstaltungen da drin. Manchmal spontan, manchmal geplant. Also ich kann mich noch erinnern, bei einem Konzert von Dead Class aus England, da hat danach dann der Sänger von denen noch mit der akustischen Gitarre irgendwie so ein paar Lieder im Bus zum Besten gegeben. Bietet sich auch an, ne? Und der war dann bis zum letzten Platz voll. Ja. Wir mussten dann immer darauf achten, dass die Türen schön zu sind, damit es draußen nicht zu laut wird. Und keiner mit dem Busfahrer spricht. Das ist sowieso total verboten. Ja. Und da hat es auf jeden Fall schon sehr schöne Momente gegeben. Und wir haben auch schon ganz bewusst Veranstaltungen dann nur so im Bus gemacht. Mhm. Das waren dann aber meistens irgendwelche Nachmittagsveranstaltungen. Und gerade was den Fahrersitz angeht, da muss man sagen, das ist sehr amüsant zu beobachten. Sagen wir mal, von 6 bis 60 sitzt da jeder gerne mal am Steuer. Das saß ich auch schon. Und tut so ein bisschen so, als wäre er jetzt mal Busfahrer. Ja, ja, das saß ich auch schon. Ja, das wäre überhaupt die Möglichkeit für alle, die irgendwie sich fragen, was mache ich eigentlich? Ich möchte auch so ein Kulturzentrum öffnen. Holt euch einfach so einen abgeranzten Bus und fangt so an. Dann holt euch vielleicht noch einen Bus und stellt ihn direkt neben dran und macht da die Theke rein. Wir haben zum Beispiel auch so ähnlich angefangen, weil die erste, das was ich vorhin gesagt habe mit dem erstes Konzert vor 20 Jahren, damals war das halt wie gesagt eine Möbelfabrik, die hatte vorher 10 Jahre leer gestanden. Hinten da, wo jetzt die Galerie ist. Alles voll mit Taubenscheiße wahrscheinlich. Nee, hinten in der Galerie, das war eigentlich ganz, man könnte schon fast sagen romantisch, da wuchs nämlich bis zur Decke Farn. Mhm. Weil irgendwie so die Oberlichter, die waren undicht und da tropfte es dann immer so rein und da hatte sich dann so das eigene Biotop entwickelt. Das mussten wir dann auch erstmal, oder damals war ich halt noch gar nicht in dem Verein dabei, aber das mussten die dann damals erstmal irgendwie zurückdrängen. Ja. Und wo das erste Konzert war, das war im Keller, in einem ziemlich großen Kellerraum. Und dieser Kellerraum war dann aber, ist später aufgeteilt worden. Und das haben die damals auch in Eigenregie gemacht, Mauern hochgezogen und da eben statt einem großen Veranstaltungsraum haben wir da jetzt dann drei Proberäume. Und die sind nicht untergegangen bei dem Platzregen? Nö, da haben wir bis jetzt immer noch Glück gehabt, obwohl, wo du das jetzt gerade sagst, ich war jetzt noch nicht wieder in meinem Proberaum, seitdem es das letzte Mal heftig geregnet hat. Aber ich glaube, das hätte ich mitgekriegt. Ja, du hast halt die Musik auch ausgesucht, ne? Das erste Lied, das war von der Band Francine. Ja, und jetzt würde ich doch sagen, mach doch mal Elmo and the Sticks. Also ich habe nur Bands genommen, bei denen ich entweder selber mitspiele oder mitgespielt habe oder die im Kult 41 gespielt haben. Ja, das war ja ein Haufen Bands, ne? Ja, und da haben wir dann zum Beispiel Elmo and the Sticks aus Liverpool. Yeah. Das waren Elmo and the Sticks aus Liverpool. Und hier sitzt immer noch der Andreas. Obwohl er jetzt wahrscheinlich denkt, sein Proberaum steht vielleicht unter Wasser. Nein, ich glaube nicht. Da hätte sich schon jemand bei mir gemeldet, wenn das so gewesen wäre. Weil wir haben ja zum Glück auch Leute, die da jeden Tag sind, weil sie da Unterricht geben. Also so gerade einer, der gibt da Schlagzeugunterricht. Also wenn mal jemand in Bonn Schlagzeugunterricht haben will, kann er auch gerne sich mal bei uns melden. Das kann ich dann weitergeben. Kult 41 net. Genau. Ja. Und insofern hoffe ich mal, dass es dürfte gar kein Problem sein. Und selbst letztes Jahr oder vor 2 Jahren war das so, da ist also so die Hälfte der Gegend, wo ich wohne in Bonn, die Südstadt abgesoffen und das ist relativ nah. Aber reden wir nicht über das Wetter. Reden wir nicht über das Wetter, sondern wir reden jetzt über das Kult 41. Nein, ich wollte damit gerade auch nur sagen, dass wir ganz super trockene Proberäume haben. Ah ja. Ja, wie sucht ihr noch Bands? Weil es ist ja eher so, dass mehr Bands gibt als Proberäume. Ja, so ist das auch bei uns. Also die Proberäume, die wir da haben, die Bands, die da drin sind, die sind alle schon, ich würde mal sagen, bestimmt 10 Jahre da drin oder so. Und wir haben ab und zu auch Leute, die sich dann melden und dann kann man ihnen einfach nur sagen, im Moment ist da nichts mehr frei. Ja. Meldet euch nochmal in 10 Jahren, vielleicht habt ihr dann Glück. Ach du Scheiße. Nee, weil die Bands, die ich hier so aus Köln kenne, die zahlen ja richtig ordentlich Proberaummiete, ne? Also so bis zu 400 Euro im Monat. Das ist in Bonn, glaube ich, größtenteils auch nicht anders, aber zum Glück können wir das deutlich günstiger anbieten. Mhm. Und insofern... Die müssen dann halt auch mal Theke machen wahrscheinlich. Nö, die zahlen ja Miete. Die Ach so. Die sind dann Vereinsmitglied und zahlen Miete. Und ansonsten muss man da eigentlich nichts machen. Mhm. Na, weil ein Teil der Miete geht natürlich auch da, kommt dadurch rein, dass wir drei Proberäume vermieten und 4 Ateliers. Mhm. Und dadurch kriegen wir, sagen wir mal, einen guten Teil der Miete auf jeden Fall rein. Und den Rest müssen wir halt dann erwirtschaften, durch Bier verkaufen. Das ist dann auch manchmal sehr amüsant, wenn dann irgendwelche... Das ging jetzt ein bisschen albern, ne? Für einen gemeinnützigen Verein. Vermietet das Ding und verkauft Bier. Nee, ihr macht ja auch hauptsächlich Veranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen. Ja, klar, das auch. Aber wir bieten halt Und ihr verkauft euer Bier auf kulturelle Veranstaltungen halt, ne? Ja, klar. Ja. Nee, wir gehen jetzt nicht so... Also sagen wir mal, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die bei uns sozusagen... nicht nur sozusagen, sondern eine feste Regel ist, wir vermieten nicht für Partys oder so. Ne? Also wenn da irgendjemand einfach seinen x-ten Geburtstag feiern will oder so, solche Leute haben wir auch regelmäßig, die sich bei uns melden, dann können wir einfach nur sagen, nö, ist nicht. Ja. Ne? Man kann das machen, wenn man so will, wenn man daraus ein öffentliches Konzert macht. Dann kann man auch bei uns seinen Geburtstag feiern. Aber wir sagen jetzt nicht so, dass wir das jetzt an geschlossene Gesellschaften vermieten. Abi-Abschlussball. Nee, das wäre dann auch ganz schlecht. Ja. Genau. Es sei denn, im Zweifelsfall würde ich sagen, im Moment, wie gesagt, bei unserer Altersstruktur würde ich höchstens sagen, wenn irgendein Vater dabei ist, der vielleicht seinem Sohnemann mal die Abi-Abschlussfeier. Aber ich glaube, auch das würde keiner machen, weil letztendlich ist es halt auch so, so eine Veranstaltung zu organisieren, ist halt eigentlich auch eine ganze Menge Arbeit. Aber du hast ja vorher schon angesprochen, euer Altersdurchschnitt ist ja schon ziemlich hoch, ne? Also ich denke mal, das vielleicht rate ich jetzt mal raus, das ist vielleicht auch der Grund, vielleicht jüngere Leute anzulocken. Versuchen wir schon. Wir haben auch ein paar Jüngere, das sind dann wirklich teilweise wirklich so in der zweiten Generation sind die da schon drin. Ja. Wir haben auch Leute, die haben schon ihre Kinder kurz nach der Geburt bei uns angemeldet, in der Hoffnung, dass sie dann in 20 Jahren noch was da machen. Muss man dann mal sehen, ob das funktioniert oder nicht. Aber auf jeden Fall, klar, wir haben schon das Problem, wir hatten zwischendurch auch mal, sag ich mal, Leute, die deutlich jünger waren als ich. Denen wurde das dann aber, glaube ich, offensichtlich manchmal auch einfach zu, ja, wie soll man sagen, zu langweilig, zu spießig, Weil um das wirklich nachhaltig zu machen, muss man sich halt auch um, da muss man auch einfach, würde ich jetzt mal so sagen, gewisse Regeln aufstellen und an die muss man sich dann auch halten. Ja, ich denke mal, und die muss man dann auch durchsetzen gegenüber dem Publikum. Die härteste Regel, das ist das, was die härteste Regel ist halt diese 22-Uhr-Regel halt, ne? Ja. Also aber, man muss dann halt mal sagen, ja, das Konzert fängt halt dann früh an, ne? Und hört früh auf. Aber dafür kommt ihr alle noch mit eurem Busse und Bahn, kommt dann auch irgendwie wieder nach Hause. Ja, ja, das dürfte gar kein Problem sein. Das hat den Vorteil an der ganzen Geschichte, gerade wenn man halt nicht in Bonn wohnt. Ja, das ist auf jeden Fall so. Mhm. Und wie gesagt, also gerade im Sommer wird es auch ein bisschen schwierig, weil wenn gutes Wetter ist und es dann auch lange hell ist, dann hängen die Leute natürlich lieber draußen rum, als irgendwie jetzt auf ein Konzert zu gehen. Das finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Aber was ja nachvollziehbar wir ist. Wir kämpfen sozusagen dafür oder wir versuchen es, dass man das vielleicht mal bis 11 Uhr hinauszögern könnte. Aber da spricht dann ja leider das ganze Nordrhein-Westfälische. Ich weiß gerade nicht, was für ein Gesetz es ist, aber auf jeden Fall das, was die Nachtruhe garantiert. Ist halt ein Wohngebiet. Ja, ja. Genau. Ja. Obwohl das erst nachträglich kam, oder? Mehr oder weniger. Das Wohngebiet. Ja, das ist ja alles Neubau. Buden. Also es ist schon, ich glaube, teilweise ist es auch so ein gemischtes. Unbezahlbare, glaube ich sogar. Gewerbe, ne? Und Wohngebiet. Ja. Nö, also würde ich jetzt noch nicht sagen, weil das liegt ja nun mal direkt in Bonn an der Viktoriabrücke. Mhm. Und da ist auch so eine Straße, also gerade die Ecke, wo jetzt dieses neue Wohnhaus gebaut ist, das ist jetzt nicht unbedingt die Ecke, wo ich so gerne wohnen würde, wenn ich großen Wert auf eine ruhige Lage lege. Ne? Ah, weil du bist da schon irgendwie so noch mitten drin in Bonn und auch in der Gegend, wo eigentlich sehr viel Verkehr ist. Ja. Einfach weil der sich da lang wälzt halt. Ja. Das ist halt so. So, machen wir musikalisch weiter? Ja, dann machen wir doch jetzt mal die Detonators aus Novi Sad. Wo war das nochmal? Das ist in Serbien. Serbien. Und wir hatten eine Zeit lang auch irgendwie so, das war ganz nett, mit denen haben wir dann sozusagen auch einen Typen hatte ich da kennengelernt und haben dann zwei oder drei Bands aus Novi Sad bei uns gespielt. Das war eigentlich auch sehr nett. Die meinten dann auch immer, wenn Bands aus dem Kult mal nach Novi Sad kommen wollen, dann sollten wir uns bei ihnen melden. Es ist halt nur ein bisschen weit weg. Die waren dann halt immer auf Tour direkt. Ja. Ja, wie sieht es eigentlich aus? Also wenn man jetzt eine Band hat und man will jetzt im Kult 41 spielen, weil man gerade auf Tour ist und Bonn liegt gerade so ziemlich gut irgendwie auf dem Weg und meldet sich jetzt da per E-Mail bei euch und man hat das Glück, dass man dann zurückgeschrieben wird, also dass man eine Antwort bekommt. Wie sehen da so die Bedingungen aus? Also erstmal, was also was Gagen angeht, machen wir eigentlich grundsätzlich nur Door-Deals, also Eintrittsbeteiligung. Mhm. Und die normale Regel ist, die Band kriegt oder die Bands kriegen 70% des Eintritts und der Rest geht ans Kult. Weil also abzüglich natürlich Künstlersozialkasse und GEMA. Das zahlen wir damit eben, aber das Einzige, was vorher abgezogen wird, ist die Mehrwertsteuer. Weil wir ja auf jeden Eintritt auch nochmal 7% Mehrwertsteuer zahlen müssen. Ne, also wir zahlen dann sozusagen 70% der Nettogage aus. Ja. Und das ist dann natürlich dann immer so eine Sache, da kann man Glück haben oder Pech haben. Ne? Also wenn man an einem Dienstagabend spielt, dann muss man auch nicht unbedingt so viel erwarten. Also 100 Euro sind in der Kasse am Schluss vom Abend, ne? Da kriegt die Band keine 70 Euro, sondern... Die kriegt dann, ja, jetzt müsstest du mal genau durchrechnen, weniger. Geteilt durch 107 mal 100. Oh Gott. Und davon dann 70%. Oh Gott. Ja gut, aber das ist sozusagen, ne, ja. Da sind wir ja schon ganz weit sozusagen direkt bei der Veranstaltung. Es geht ja erstmal damit los, dass wir dann natürlich irgendwie... den ganzen Infokram brauchen und so und das alles immer, also bei uns ist grundsätzlich so, spätestens am 4. des Vormonats ist Schicht. Mhm. Ne, also wenn sich jetzt noch eine Band bewerben wollte, die unbedingt noch im Juli spielen wollte, da kann ich schon direkt sagen, leider zu spät. Zu spät, ja. Oder es ist halt schon ein Konzert und da können sie noch als Vorband sich irgendwie einmogeln. Ja, aber ne? das ist meistens dann sowieso schon so weit, weil wir machen das eigentlich so, dass zum 4. des Vormonats auf jeden Fall die Organisation im Vorfeld komplett durch sein muss. Das ist meistens muss klar sein, was für Bands da spielen, wie hoch der Eintritt ist und so weiter. Das muss bis dahin schon alles geklärt sein. Und der ist so ungefähr immer? Also wir haben eine Obergrenze, die unter Umständen auch überschritten werden darf, aber normale Obergrenze ist 8 Euro bei einer Veranstaltung, wann auch immer. Und weil donnerstags immer unser Kneipenabend ist, ist da eigentlich die Regel, dass da nicht mehr als 5 Euro bezahlt eingenommen werden dürfen pro Nase. Und insofern kannst du natürlich, also so sagen wir mal, richtig berühmte, bekannte Bands kriegst du eigentlich eher selten. Mhm. Das läuft dann eher über persönliche Kontakte. Und oder sie haben gerade einen Off-Day und wollen halt dann auch so, irgendwie... Genau. Ja gut, aber dann hast du natürlich auch immer, das ist dann meistens ein, sag ich mal, Montag, Dienstag oder Mittwoch. Ja, genau. Wo die Tage, die halt nicht so dolle sind. Und ja gut, dann musst du natürlich erstmal mit denen abklären, wer macht die Plakate, wer macht, also bei Bonner Bands sagen wir eigentlich im Allgemeinen auch, ihr müsst euch auch selber um die Werbung kümmern. Ne, weil das ist zum Beispiel, wenn, ich weiß was von mir persönlich, plakatieren gehen ist irgendwie nicht so wirklich die spaßigste Angelegenheit bei der ganzen Veranstaltung. Ist das überhaupt noch aktuell? Ich meine, du lebst ja eh so irgendwie in so einer Zeitschleife, ne? Aber ich meine, plakatieren? Doch, das macht durchaus auch schon noch Sinn. Es gibt auch Leute, die noch nicht bei Facebook sind oder sich auch nicht die Homepage von uns anschauen oder so. Und für die macht er dann die Plakate? Ja, für die machen wir auch die Plakate. Ja. Und naja gut, dann musst du natürlich am Tag selber, bist du dann, wenn du da der Chef oder die Chefin bist, bist du der Erste, der da ist und der Letzte, der geht. Das heißt, du hast dann irgendwie 8-Stunden-Tag, aber das ist dann ja für die Band sozusagen uninteressant. Die kommen dann irgendwann. Wir haben auch meistens einen Techniker dann vor Ort, der sich um alles kümmert. Habt ihr eine eigene PA? Ja, klar, wir haben eine eigene PA-Anlage. Da sind die meisten Leute auch sehr zufrieden mit. Ja. Weil zum Beispiel, das ist auch so eine Sache, da legen wir auch Wert drauf, da haben wir einfach auch tierisch viel Kohle reingesteckt. Ja. Und dann, wie gesagt, muss um 10 Uhr fertig sein, hatten wir ja schon. Und was man als Band sonst so machen kann, sich möglichst viel selber dabei beteiligen bei der ganzen Organisation. Mit Werbung und sowas halt, ne? Mit Werbung und so weiter. Ja. Aber zum Beispiel, das gehört bei uns eigentlich auch zum Standard. Die Leute kriegen auf jeden Fall auch was zu essen. Die kriegen natürlich Freigetränke. Und wenn sie von ein bisschen weiter herkommen, dann zahlen wir ihnen allgemein auch eine Übernachtung. Ach, habt ihr nicht irgendwelche Pennplätze? Wir hatten mal so einen Raum, wo wir dann auch extra ein Hochbett eingebaut haben. Nur das Problem war, dieser Raum ist offiziell ein Lagerraum. Das heißt, da darf sich keiner wirklich lange aufhalten. Ja. Und wenn dann sozusagen mal ein besoffener Musiker vom Hochbett runtergefallen wäre, dann wären wir die Dummen gewesen. Oder nicht beim Dominik auf dem Bauernhof oder wie war das? Ja, ja, genau. Ja. Das machen wir im Moment, also ich mache das ja im Moment vor allem dann beim Dominik auf dem Bauernhof. Aber ja, es gibt auch bei uns in der Nähe noch ein Hostel, wo die Leute dann zu Fuß auch hingehen können. Ja. Und das haben sie auch eigentlich gemacht. Aber beim Dominik ist es eigentlich auch sehr beliebt im Moment. Ah ja. Ja, da können wir doch eigentlich das FFF spielen, oder? Ja, das können wir gern mal machen. Das ist diese also Band, meine erste Band. Das ist also die einzige Band, die ich mir heute ausgesucht habe, die noch nicht im Kult 41 gespielt hat und das wohl auch nicht mehr tun wird. Weil es sie nicht mehr gibt? Genau. Ja, der Dominik von Molotow Soda, der auch schon ein paar Mal in der Sendung war, der hat da mitgespielt. Und du? Als Bassist? Ich als Bassist. Mhm. Und dann hat man noch eine Sängerin, die auch Geige gespielt hat, die Dolly. Und den Vladi, der Gitarre gespielt hat, der ist Chilene und der ist schon seit fast 20 Jahren wieder zurück nach Chile gegangen. Wie alt ist das Lied jetzt? Das Lied ist von 89 oder 90, aber ich finde, es ist eigentlich gerade im Moment top aktuell. Es könnte auch über die AfD gehen. Ja. Es ging aber eigentlich damals, glaube ich, über die Republikaner. Nationalkonservativ. Tja, der Übergang war noch aus einer Zeit, als man noch Vinyl hatte. Und wir hatten uns damals so schön überlegt, dass wenn man dieses Kratschgeräusch darauf macht, dass die Leute ausflippen, kriegen die Leute auf jeden Fall erstmal Panik. Genau. Ja, wegen ihrer Nadel. Ja, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich jetzt als Fremdveranstalter da was machen will? Das geht gar nicht. Ich muss erstmal Vereinsmitglied werden wahrscheinlich, oder? Entweder das oder du musst jemanden kennen, der Mitglied ist und der auch vor allem Chef ist, ne? Oder ja. Chefin. So, ich komme zu dir und sage, ja, pass mal auf, ich habe hier was vor. Ja, genau. Ja. So ungefähr, so könnte man das machen. Und also ist es bei euch so, dass es da so die Bands so abgetastet werden irgendwie? Was sind das für Bands? Was macht denn da für ein Zeug und so, ne? Nö, ja. Also außer, dass man sich das anhört natürlich, ja, was die Leute da machen. Na, wir rufen an, lassen doch mal auf die Leitung. Vielleicht hat er was zu sagen. Weiß nicht, dann habe ich jetzt erstmal weggedrückt. Ah, ja. So, jetzt bin ich etwas aus dem Konzept geraten. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Also bei euch darf man das T-Shirt ausziehen als Schlagzeug. Ja, genau. Schwitzt. Ja, das ist zum Beispiel, da haben wir nämlich eben schon drüber gesprochen. Ja. Also ich hatte neulich so ein Konzert, was heißt neulich, vor einem Jahr oder so, ein Konzert mit Brutal Youth aus Kanada. Und die haben dann vorher so ganz freundlich auch gefragt, ja, der Schlagzeuger, ob er denn, wenn er anfängt zu schwitzen, das T-Shirt ausziehen darf. Und ich war erstmal so etwas irritiert und meinte, ja, warum denn nicht? Und er meinte ja, sie hätten zwei Tage vorher in Österreich irgendwo Probleme gehabt, weil das dann wohl schon als sexistisch gilt. Ich meine, wir haben natürlich gewisse Regeln so. Ja, wir würden auch keine sexistischen Bands bei uns spielen lassen. Ist natürlich immer eine Frage, wie man das dann definiert. Und also wir hatten gerade auch wieder einen sehr schönen Fall von so zwei südkoreanischen Bands. Ja. Die Mary von Turbo Booking gemacht hatte, wo dann wohl Berliner Veranstalter oder so das abgelehnt hatten, weil die wohl mit einer Band in Korea zusammengespielt haben und diese koreanische Band, also nicht die bei uns gespielt, ja, hat, sondern mit denen die dann in Korea haben, zusammengespielt, ja, haben. Auf Facebook die, wahrscheinlich ein Hitler. Gelten wohl irgendwie in Korea als rechts und, ja, bezeichnen sich auch selber so. Und daraufhin haben dann Berliner oder ich weiß auch nicht, wo das genau, ich glaube in Berlin auf jeden Fall, die haben das dann abgesagt. Und jetzt ist hier ziemlich penetrant, ne? Ja, mit dem, ja, Telefon. Warte mal, wer ist denn das? Das ist jetzt unbekannter Teilnehmer. Oh, das hat geht gar Pech nicht. Gehabt. Ja. Auf jeden Fall war das so, dass die Mary dann auch vorher bei mir angerufen hat und gefragt hat, ob wir das denn machen würden und so. Und ich meinte, natürlich, ich gucke mir erstmal die Leute an. Hm. Also solange die sozusagen sich nicht bei uns auf die Bühne stellen mit dem Hitlergruß und irgendwie sowas machen, würde ich immer sagen, ich gucke mir die erstmal persönlich an und höre mir die auch erstmal an, bevor ich irgendwie darüber... Ja, da stehen sie aber schon auf der Bühne und spielen, weil die spielen ja nicht extra für dich Probe. Also nee, das die, natürlich nicht, ja, aber gerade, sagen wir mal, bei Bands von Turbo Booking oder so, da gehe ich schon mal davon aus, dass, ja, die sich das vorher schon mal angeschaut hat. Und ich höre mir natürlich so, wenn sich Bands bewerben, das hört man sich natürlich an und man guckt sich auch so ein bisschen das an, wie stellen die sich denn so selber dar? Aber danach, ja, finde ich auch, kann man erstmal damit durchgehen und dann muss man es halt einfach mal ausprobieren. Ja, ich kann mich auch, es kommt ja immer aufs Publikum drauf an, ne? Ich meine, das Publikum ist ja eigentlich auch ein guter Regulator und wenn das Publikum halt dementsprechend dann reagiert, ist auch schon wieder geil, ne? Also ich kann mich erinnern, im Jutz damals war eine Band, die hießen irgendwas mit Bavarian, Wild Bavarian oder sowas und die kam dann mit Südstaatenflagge auf die Bühne. Und da gab es natürlich riesen Terz, dann sind die Stühle geflogen. Aber die Band hat sich nicht kleinkriegen lassen, sie hat trotzdem weitergespielt, obwohl eine Massenschlägerei gestartet worden ist und halt Stühle auf die Bühne geflogen sind. Aber die Band hat weitergespielt. Fand ich ein gutes Konzept. So vom künstlerischen Standpunkt her gesehen. Ne? Dazu kann ich natürlich sagen, dass das Kult 41 dann wahrscheinlich doch eher so hippie-mäßig ist. Dass dann erst zwei Wochen später. Dass wir keine großen Massenschlägereien haben. Nee, es war keine Massenschlägerei. Es ist keiner jetzt ernsthaft verletzt worden. Es musste kein Krankenwagen geordert werden. Aber ich fand es dann halt schon irgendwie, also wenn das Publikum, gut ist, ne? Also dann sollte sich auch erstmal die Band anschauen und sich von denen irgendwie so sich die dann erst beurteilen, wenn sie gesehen haben. Ja. Genau, und das ist eigentlich auch sowas, das finde ich sehr wichtig, gerade weil also ich mache sehr gerne Konzerte mit Bands, die eben nicht aus Deutschland kommen und da ist dann halt einfach auch die Sache, dass man dann sagen muss, da muss man gerade auch, wenn die, sagen wir mal, aus Asien kommen oder so, wie wir haben, ja, ich sehe schon, wir sind gleich am Ende, ja, dann muss man einfach auch mal ein bisschen, finde ich, ein bisschen kulturelle Toleranz zeigen, einfach so. Ne? Denke ich auch. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Das war wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 8.6. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung und wir sind hier live bei punkrockradio.de und nächste Woche geht's weiter. Wir spielen jetzt noch ein Lied. Sucht da schnell eins aus. Not Scientists, würde ich sagen. Klar. Wir kommen aus Lyon.